Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Betrachtet. Ja, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Ladislav Czeki, ich bin Geschäftsführer von Einer Weltforum in Düsseldorf und ich habe wieder das Vergnügen und die Freude, Ihnen etwas von unserer Einer Weltarbeit vorzustellen, aber vor allen Dingen auch dieses Mal Partnerinnen in dem Fall auch vorzustellen, die mit uns schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, bei den Einer Welttagen auch in diesem Jahr zwei Veranstaltungen haben. Eine ist, glaube ich, morgen, da werdet ihr aber vielleicht nachher noch was dazu sagen. Und ansonsten gibt's was ganz Besonderes, weshalb ich mich sehr, sehr freue, als Gäste hier zu haben, Etta und Eva. Herzlich willkommen, ihr beiden. Bitte herzlich stellt willkommen. Euch vor. Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Ich heiße Etta Hallenger, bin Sozialpädagogin in der Frauenberatungsstelle Düsseldorf, bin Traumatherapeutin und Vendo-Trainerin. Vendo ist feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen für Frauen und Mädchen. Und ich arbeite seit sage und schreibe 25 Jahren schon in der Frauenberatungsstelle Düsseldorf und das total gerne. Eva, du bist noch nicht so lange dabei. Nein, genau. Mein Name ist Eva Inderfurth. Ich freue mich auch total, dass wir heute hier sein können. Ich arbeite seit 2012 jetzt in der Frauenberatungsstelle. Angefangen hat das aber schon 2010. Und zwar bin ich erst spät zur Sozialarbeit gekommen. Ich bin auch Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin. Und ich habe 2010 im Arbeitsbereich Lesben beraten Lesben in der Frauenberatungsstelle mein Praktikum gemacht. Und habe gedacht, die Einrichtung gefällt mir, hier möchte ich bleiben. Und ja, es hat funktioniert. Seit 2012 bin ich jetzt auch festes Teammitglied. Vorher habe ich, wie gesagt, ich bin spät erst zur Sozialarbeit gekommen, diverse andere Ausbildungen gemacht. Ich bin Luftverkehrskauffrau, ich bin Groß- und Außenhandelskauffrau und das, was immer für Gesprächsthema sorgt, ich habe auch 3 Jahre als Flugbegleiterin, sogenannte Stewardess, damals noch bei LTU gearbeitet, immer mit vielen Menschen, jetzt aber von Herzen gerne und mit Leib und Seele in der Frauenberatungsstelle. Das hört sich hervorragend an, schon mal so als Einstieg in das Ganze. Und warum ich euch auch gefragt habe, ob ihr Lust habt, mit mir eine Sendung zu machen, ist auch die Tatsache, die euch natürlich am besten bekannt ist, nämlich wie lange existiert ihr, 35 Jahre? Genau. Ist das schon lange Zeit und die Beratungsstelle ist wie damals entstanden in Düsseldorf? Ja, die ist damals entstanden und zwar im Rahmen der Frauen-Lesben-Bewegung. Da hat sich an der Fachhochschule Düsseldorf mehrere Studierende zusammengetan. Unter der Dozentin Rosemarie Held haben die ein Seminar gemacht zum Thema Gewalt gegen Frauen. Damals was ganz Besonderes. In Düsseldorf gab es schon die Komma und ein Frauenhaus. Und die Frauen haben sich zusammengetan und haben dann 2 Jahre später den Verein gegründet, die Frauenberatungsstelle, und waren damals im Selbsthilfebüro auf der Kopernikusstraße. Kennen vielleicht die einen oder anderen, als dann die Räumlichkeiten zu eng wurden, noch mehr Frauen mit dazugekommen sind, sind die Frauenberatungsstelle damals an den Oberbilker Markt gezogen, in große, schöne Räume. Damals gab es das Café Rosa Mond noch, den Hexenkessel, erinnerst du dich auch? Ja, sicher. Ja. Das ist umgebaut worden, der Oberbilker Markt ist ja sehr vergrößert worden und von daher mussten wir da raus, haben lange gesucht und dann schöne Räumlichkeiten auf der Ackerstraße gefunden. Die Ackerstraße, da bin ich auch erst dazugekommen, ja. Habe ich ja eben gesagt, 2010. Ich kenne auch noch viel aus den Erzählungen der Kollegin. Ich bin dazugekommen, da war ja die Ackerstraße auch schon barrierefrei mit einem Aufzug. Auch das war ja nicht immer so. Und das finde ich auch ganz spannend von der Geschichte her, wie immer wieder geschaut wurde, die Räumlichkeiten auch für die Frauen zu verbessern. Das kannst du vielleicht auch noch mal besser beschreiben, Etta. In die Frauenberatungsstelle Düsseldorf kommen ja ganz, ganz unterschiedliche Frauen. Junge Frauen, alte Frauen. Und wir haben eben auch festgestellt, dass gerade Frauen mit Behinderung auch viel Gewalt erleben. Und wir hatten damals die Räumlichkeiten so, dass wir zum Beispiel gar keine Frauen beraten konnten, die älter sind, die Gehbehinderung haben, die im Rollstuhl gewesen sind. Dann haben wir eine riesen Spendenaktion gemacht. Das hieß 2.499 Menschen und dich, die 50 D-Mark damals noch gespendet haben. Und mit diesem Geld haben wir es tatsächlich schaffen können, die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass sie eben auch für Frauen mit Behinderung zugänglich gemacht worden sind. Also es ist immer so ein Anliegen von uns zu gucken, dass die Räumlichkeiten für die Frauen, die zu uns kommen, adäquat und schön sind. Und ich

Ja, es hat sich tatsächlich eine Menge getan. Wir sind 2015, Ed hat ja eben beschrieben, vor die verschiedenen Standorte 2015 auf die Talstraße umgezogen. Wir mussten damals aus der Ackerstraße raus. Wir waren erst ganz, ganz traurig und wollten da auch nicht weg und hatten auch große Mühe, adäquate Räumlichkeiten zu finden. Wir haben da viel Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern bekommen, von der Stadtverwaltung, von der Politik. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und heute können wir sagen, es war ein großes Glück, was uns da auch widerfahren ist. Wir haben wirklich tolle neue Räumlichkeiten auf der Talstraße wieder im Hinterhof gefunden. Wir sind mittlerweile 13 Mitarbeiterinnen, also auch noch mal größer geworden vom Stamm der Kollegin. Wir haben die Räumlichkeiten so, dass wir jetzt auch einen Raum haben, wo wir auch Männer begrüßen können. Die Frauenberatung, da komme ich vorbei. Gerne, herzlich eingeladen. Die Frauenberatungsstelle ist, wie einige das vielleicht wissen, ja exklusiv für Frauen, aber wir haben einen Raum, wir nennen ihn auch Unisex-Raum mit einem separaten Eingang, wo wir auch männliche Angehörige beraten können, wo wir Vernetzungstreffen veranstalten können. Das ist also ganz, ganz toll. Die Barrierefreiheit ist gegeben. Und die Frauen, die zu uns kommen und die Menschen, die zu uns kommen, sagen uns auch immer wieder, wie schön das dort geworden ist. Und darum geht es ja schließlich, nicht für uns schöne Räume zu haben, sondern für die Menschen, die zu uns kommen. 13 Mitarbeiterinnen, wir sind ein multiprofessionelles Team, ein multikulturelles Team mit unterschiedlichen Ausbildungen. Bei uns arbeiten Pädagoginnen, Erziehungswissenschaftlerinnen, Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen und. Alle mit zusätzlichen Qualifikationen aus der Traumaarbeit, systemische Beraterinnen, Therapeutinnen, also wirklich ganz bunt gemischt, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist bei den Themen, mit denen wir zu tun haben. Dazu kommen Honorarfrauen, also wir als Team würden das allein gar nicht schaffen. Wir haben Honorarfrauen, die uns in der Arbeit unterstützen, die zum Beispiel als Sprach- und Kulturmittlerin eingesetzt werden, uns da unterstützen in der Arbeit oder auch Projektarbeiten mit übernehmen. Praktikantinnen sind regelmäßig bei uns, so wie ich ja auch in die Beratungsstelle gekommen bin. Ja, es hat sich wirklich eine Menge getan. Ja, du sagst Talstraße. Wenn ich das richtig orte und in Erinnerung habe, müsste das auf der Rückseite sein vom Sternverlag, dem früheren Sternverlag. Vom früheren Sternverlag, genau. Ja. Das ist jetzt die neue Adresse, Talstraße. Mhm. Für wen engagiert ihr euch genau und wie finden die Frauen zu euch? Ja, das ist einmal noch mal so. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Das, was geblieben ist, das ist ja manchmal auch eine wichtige Sprache oder ein wichtiges Anliegen, ist zum Beispiel, dass wir weiterhin basisdemokratisch sind. Und was auch noch wichtig ist, wir gehören keiner Kirche bzw. keiner Religionszugehörigkeit an und wir sind parteiunabhängig. Und was auch geblieben ist, ist natürlich unsere feministische Grundhaltung. Das ist nochmal wichtig. Zu deiner Frage, ja, wir bieten Sprechzeiten an, 4 Stunden täglich. Und dort ist immer eine Fachberaterin schon direkt am Telefon. Wir verstehen uns sozusagen auch als Krisenzentrum. Ist nicht immer einfach, wenn die Frauen so vor der Tür stehen, dass immer eine Kollegin Zeit hat. Die meisten Frauen finden uns über Internet zum Beispiel oder Vermittlung durch Freunde, Freundinnen, Angehörige, Nachbarinnen oder Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Wir arbeiten da auch eng mit der Rechtsmedizin zusammen oder mit den Ärzten und vor allen Dingen auch mit der Polizei oder bei den Opfern von Frauenhandel melden auch Freier manchmal Frauen, die oder bringen die auch direkt zu uns. Wenn ich da vielleicht kurz zu ergänzen darf. Ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig zu sagen, bei uns gibt es ja zum einen die allgemeine Beratung. Das heißt, eine Frau kann sich an uns wenden, wenn sie einfach sagt, bei mir läuft was schief im Leben. Ich weiß gerade nicht so recht weiter. Aber es gibt auch dann noch spezialisierte Arbeitsbereiche. Wir haben 6 spezialisierte Arbeitsbereiche oder auch sogenannte Fachstellen. Zu benennen wäre da die Fachstelle für Frauen in Gewaltbeziehungen, Fachstelle für vergewaltigte Frauen gegen sexualisierte Gewalt, die Fachstelle Opfer von Frauenhandel, hast du gerade schon erwähnt. Mhm. Lesben beraten Lesben, Fachstelle sexualisierte Gewalt in der Kindheit und die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Also da gibt es einfach nochmal Bereiche, wo wir nochmal tiefergehend uns spezialisiert haben, neben der allgemeinen Beratung. Und wichtig ist, auch gerade in der allgemeinen Beratung kommen die Frauen wegen des Thema Trennung, Scheidung, aber oft ist auch eben eine Gewalthandlung als Hintergrund. Und für die meisten Frauen ist es auch nochmal wichtig, wir unterliegen der Schweigepflicht, das heißt, wir dürfen gar nichts weiter erzählen. Und die Frauen müssen nicht unbedingt ihren Namen sagen. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Frauen kommt her, wir tun uns zusammen, Frauen kommt her, wir So, jetzt die Sendung näher betrachtet. Mein Name ist Ladislav Čeky, vom Geschäftsführer vom Einer Weltforum in Düsseldorf. Ich habe die Freude und das Glück, auch heute wieder Partnerinnen in dem Falle vorzustellen, die mit uns zusammenarbeiten. Ich berichte ja normalerweise sehr viel über die Arbeit der Eine Welt-Initiativen, Eine Welttage, fairer Handel, Städtepartnerschaften und ähnliche Dinge mehr. Aber wir haben auch schon traditionell Kooperationen mit der Frauenberatungsstelle. Und das war der eine Grund, dass wir heute hier sitzen oder stehen. Und der zweite war das Jubiläum 35 Jahre. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ihr auf der Talstraße seid und dass Frauen euch dort finden können und wie sie beraten werden. Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, was auch als nächste Frage so bei mir ansteht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, was passiert denn, wenn eine Frau euch gefunden hat? Wie kann ich mir die konkrete Unterstützung vorstellen? Ja, das ist schön, dass wir mal diese Frage beantworten können, weil das ist tatsächlich immer etwas, was wir gefragt werden. Wir bieten Einzelgespräche an, die dauern in der Regel 50 Minuten. Es ist manchmal ein Einzelgespräch, manchmal sind es Gesprächsreihen. Wir haben aber auch die telefonische Beratung, wo erste Sachen schon geklärt werden können durch die Fachberaterin am Telefon. Wir bieten Begleitung an, zum Beispiel zu Gericht, oder wir haben auch Gruppenangebote. Viele Tätigkeiten sind auch Überbrückung, bis eine Frau zum Beispiel einen Therapieplatz gefunden hat, weil das dauert manchmal sehr lange. Der Ansatz ist so Hilfe zur Selbsthilfe, sagt man das, dass die Frauen selber mit ihren eigenen Problemen klargehen können und wir bieten Hilfestellung einfach dafür an, geben neue Ideen nochmal rein, so dass die Frau für sich einen guten Weg finden kann. Wichtig ist immer zu gucken, dass es natürlich auch um das Thema Sicherheit bei den Frauen geht. Wir haben unterschiedliche Ansätze, therapeutische Ansätze, ganz vielfältig unterschiedlicher Art. Und es geht darum, die Ressourcen oder die Kräfte bei den Frauen entweder wieder zu mobilisieren oder zu stärken. Und wir machen, das ist uns nochmal ganz wichtig zu sagen, nichts über den Kopf der Frau hinweg. So. Manchmal ist es einfach gut, mit jemand Fremdes reden zu können. Und für manche Frauen ist es auch wichtig zu wissen, wir machen auch Angehörigenberatung. Gerade bei jungen Frauen, wenn zum Beispiel die Mutter oder der Vater ein Problem hat, können die sich auch an uns wenden. Ja, und ich finde auch da nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das ein großes Geschenk ist, diese Arbeit machen zu dürfen. Dass das wirklich eine große Freude ist, dass Menschen auch diese Hilfe annehmen und wir auch an vielen Lebensgeschichten teilhaben können. Also diese Arbeit macht einfach auch ganz, ganz viel Freude. Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how. Till it happens to you, you won't. your head up, hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up, you gotta get up and move on. Tell me how the hell can you talk, how can you talk? 'Cause until you walk where I walk, it's just all talk. Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Till it happens to you, you won't know, it won't be real. No, it won't be real. Won't know how I feel. Till your world burns and crashes. Till you're at the end. Till it happens to you, you don't know how I feel, how I feel. Till it happens to you, you won't know how I feel. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Ladislav Čeky, Geschäftsführer des Eine Weltforums in Düsseldorf. Ich stelle die Eine Weltarbeit regelmäßig bei Radio Antenne Düsseldorf und dem Bürgerfunk vor, wofür ich mich auch sehr herzlich bedanke, wie jedes Mal natürlich, und bringe auch ab und zu Gäste mit, von den Eine Weltinitiativen, aber auch Kooperationspartner und Partnerinnen. Und deshalb sitzen Eva oder stehen Eva und Etta neben mir und berichten zu dem 35-jährigen Jubiläum der Frauenberatungsstelle auf der Talstraße. Da ist schon eine Menge dazu gesagt worden. Etta vor allen Dingen, wir kennen es ja schon ziemlich lange. Ja. Haben wir neulich festgestellt, so ja. 30 bis 40 Jahre. Ja, das stimmt. Und wie schön. Wir haben auch beide relativ schwierige Themen zu beackern. Ja. Dass ich also auch Humor habe, das wirst du wissen. Und trotzdem ich zu schätzen. Danke. Bei der Schwere der Themen ist es ja doch vielleicht interessant zu hören, wie geht ihr damit um? Was ist euer Geheimnis? Soll ich gerade mal anfangen? Fang du schaust mich so an, ja. Denn da sprechen wir auch immer mal wieder drüber. Als ich im Praktikum angefangen habe in der Frauenberatungsstelle, habe ich auch erst gedacht, oh Mann, na, wie wird das für mich, mit all diesen Themen konfrontiert zu werden? Und was ich einfach ganz schnell gemerkt habe, das geht. Und zwar geht das gut, wenn wir Frauen in dem Team gut aufeinander aufpassen, wenn wir gut für uns sorgen. Ich war sehr, sehr überrascht, aber es ist einfach so, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, dass Supervision gemacht wird zu den schwierigen Themen, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich nach einem Termin, der mich vielleicht einfach nochmal stärker berührt hat, zu einer Kollegin gehen kann und sagen kann, ich brauche jetzt gerade mal, hast du einfach nur Zeit für einen Kaffee? Es geht gar nicht darum, inhaltlich das zu besprechen, aber ich brauche eine Auszeit. Das hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei uns und das ist möglich. Und dazu kommt einfach die Fachlichkeit. Wir bilden uns weiter fort, wir versuchen immer auf dem neuesten Stand zu sein, tauschen uns auch über Düsseldorf hinweg aus und das hilft einfach, mit diesen Themen umzugehen. Ja, wir hatten am Anfang auch relativ viel Beratung gehabt für Menschen, die gefoltert wurden und dann fliehen konnten aus ihrem Heimatland. Und deshalb kann ich das einigermaßen nachvollziehen. Zumal es seinerzeit noch, das ist jetzt 25 Jahre oder 30 Jahre her, gab es nicht so viele Beratungsstellen, DRK, Caritas etc. Die gibt es heute glücklicherweise. Ich hatte damals nicht selten so 5 Minuten vor 12 Fälle, wo dann die Abschiebung davor bevorstand und die Nacht durchgelesen, festgestellt, der darf nicht abgeschoben werden, Feierabend. Ja. Und habe dann nicht selten auch Innenminister Schnur persönlich aufgesucht und dann entsprechend auch Glück gehabt in den meisten Fällen, dass dann die Abschiebung nicht stattgefunden hat. Ja. Also insofern haben wir gewisse Überschneidungen auch in dem Bereich, wo man also Dinge, schreckliche Dinge erfährt, die im ersten Moment, manchmal ein paar Tagen, ein Außenstehender gar nicht versteht, wie man die verarbeiten kann. Also das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ja. Ja, und gerade in diesem Rahmen ist es ja einfach auch total wichtig, gut vernetzt zu sein. Also zu wissen, was kann ich, was können andere, wen kennen wir. Und von daher ist die Zusammenarbeit auch total wichtig, die wir haben. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I. Hier ist die Sendung näher betrachtet. Mein Name ist Ladislav Čeky, Geschäftsführer von meiner Weltwurm in Düsseldorf. Seit vielen, vielen Jahren, muss ich schon sagen, wenn ich mich hier erinnere und Norbert mir anschaue, 10, 15 Jahre mindestens mache ich die Sendung näher betrachtet und zähle über die Aktivitäten der Eine Weltinitiativen und stelle auch häufig Partner, Partnerinnen vor, die mit uns kooperieren. Deshalb bis heute Edda und Eva hier von der Frauenberatungsstelle und weil ihr 35-jähriges Jubiläum habt. Ihr habt jetzt schon eine Menge erzählt, was passiert, wenn eine Frau ein Problem hat, zu euch kommt und beraten werden will oder geholfen werden muss. Und dass die Unterschiedlichkeit der Fälle auch sehr groß ist. Wie schafft ihr das dann? Ihr seid 13 Personen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. 13 Frauen. Hm? Teilt ihr euch das so ein bisschen auf, nicht nur nach Uhrzeit, sondern durch die fachliche Vorkenntnis auch entsprechend beruflich? Ja, wir haben uns das aufgeteilt tatsächlich. Die Eva hat ja vorhin schon die Arbeitsbereiche aufgezählt. Da sind wir fachlich unterwegs, aber wir tauschen uns eben auch untereinander aus. Und zu dem Thema, wie wir das alles schaffen, ich habe vorhin schon gesagt, wir arbeiten sehr vernetzt, nicht nur wir untereinander, sondern auch mit anderen Institutionen und Einrichtungen, wie mit dem Eine-Welt-Forum, mit dir, Ladislav zum Beispiel. Und da sind ein paar Sachen ganz wichtig, den Humor nicht zu verlieren, das hast du vorhin schon gesagt, ne? Das ist, in der Beratung wird auch viel gelacht, miteinander gelacht. Wir selber bieten ja auch Kurse an, wie Feldenkreis zum Beispiel, also auch alles Sachen, die zur Selbststärkung beitragen. Und wir machen auch Sachen, legendär sind unsere Frauensommerfeste zum Beispiel. Und das macht viel Spaß im Vorfeld, mit so vielen Frauen zusammen auch zu feiern. Solche Sachen sind uns sehr, sehr wichtig. Und unter anderem machen wir da ja auch zu unserem 35-jährigen Bestehen jetzt am Freitag, den 13. um 15 Uhr. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen, die dies hören, am Freitag, den 13. Oktober um 15 Uhr zum Rathausplatz zu kommen. Da werden wir eine ganz wunderschöne Aktion machen. Und es wird auch Kaffee geben und Kleinigkeiten zu essen. Mehr verraten wir noch nicht. Es wird ein ganz wunderschönes Bild aufgelaufen. Und ich hoffe, dass ich jetzt viele neugierig gemacht habe. Weil das gemeinsam zu machen mit anderen ist etwas, was das Schaffen erleichtert. Werdet ihr von der Stadt unterstützt? Zum Beispiel, dass ihr am Rathausvorplatz jetzt feiern dürft. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, ich finde, da können wir schon ein ganz deutliches Ja sagen, dass wir hier in der Stadt, ich habe es eben schon mal erwähnt, mit dem Umzug auf die Talstraße, da haben wir ganz, ganz viel Unterstützung erfahren zu unseren Themen. Wir finden schon auch Gehör. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Themen, wo wir etwas kontrovers diskutieren und uns austauschen. Ich denke, das gehört dazu. Es ist auch wichtig, sich zu reiben an Themen. Aber grundsätzlich haben wir schon den Eindruck, dass wir hier als Beratungsstelle auch sehr wertgeschätzt werden in der Stadt. Und das ist schön. I Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Ladislav Čeky. Das muss ich immer wieder sagen, weil nicht alle Leute pünktlich dann einschalten, wenn wir die Sendung loslegen, die da näher betrachtet heißt. Und ich glaube, viele kennen uns auch schon, weil wir schon sehr lange, fast jeden Monat nach Möglichkeit, die Sendung näher betrachtet im Bürgerfunk bei Radio Düsseldorf unterbringen dürfen. Und da erzähle ich nicht nur über die eine Weltarbeit, sondern bringe auch immer wieder mal Gäste mit. Liebe Gäste wie euch beide hier, Eva und Netta. Danke. Anlass, darüber redeten wir die ganze Zeit jetzt schon während der Sendung, ist einmal die Frauenberatungsstelle und der Geburtstag 35 Jahre. Das wird ja am 13. Oktober richtig kräftig gefeiert vor dem Rathausvorplatz. Da müssen wir alle die Daumen drücken. 15 Uhr. Ja, ich gebe euch die Durchwahl von Petrus, damit das nicht regnet. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, dass das ein wunderschönes Fest ist. Aber was wünscht ihr euch für die Zukunft, nachdem ja der Umzug so super gut geklappt hat auf die Talstraße? Und was wolltet ihr gerne noch loswerden, dass das in diese Sendung noch reinkommt? Dann fange ich gerne an. Ja. Ich merke, ich sitze auf heißen Kohlen. Was ich noch gern loswerden möchte, ist, dass neben all diesen spezialisierten Themen, von denen wir eben gesprochen haben, es auch immer um Werte geht, um Grundhaltungen geht, die wir vertreten, verteidigen wollen auch. Und zwar nicht allein hier in Düsseldorf, sondern im Verbund, wie zum Beispiel auch mit dir, Ladislav, mit dem Eine-Welt-Forum, aber auch mit vielen anderen Institutionen hier in Düsseldorf. Und da fallen mir Wörter wie Rassismus, Sexismus, Homophobie ein. Begriffe, die ich mir wegwünschen würde, wo wir, denke ich, einen guten Verbund hier in Düsseldorf haben, gemeinsam auf die Straße gehen und einfach dafür kämpfen, dass Düsseldorf ja eine tolerante und weltoffene Stadt ist. Super. Und Zukunft? Zukunft, ich würde gerne das Stichwort Gewaltfreiheit auch noch mal benennen. Das ist mir wichtig. Und als feministische Frauenberatungsstelle natürlich auch noch mal den Blickwinkel, Frauenrechte sind Menschenrechte. Ich würde mir wünschen, dass wir Frauen keine Angst mehr haben müssen, weder zu Hause noch auf der Straße. Dass ich so den Eindruck habe, so ein Bild, wenn wir keine Angst mehr haben, wie viel Energie wir haben für die vielen schönen Dinge auf dieser Welt und wo ich immer denke, boah, Gewaltfreiheit, das ist doch etwas, das lohnt sich einfach. Wir sollten es machen. Da haben wir wieder was gemeinsam. Da haben wir sowas von gemeinsam, ja. Also wer mehr wissen will zum Eine-Welt-Forum und unseren Aktivitäten, weil zurzeit ja auch gerade die Eine-Welt-Tage laufen mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, der möge bitte auf unsere Webseite schauen, www.eineweltforum.de. Eine-Welt-Forum als ein Wort, ich wiederhole, www.eineweltforum.de. Und wie ist eure Seite? www.frauenberatungsstelle.de. Frauenberatungsstelle, auch ein Wort. Auch ein Wort. Auch ein Wort, genau. Okay. Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart und wir uns Dank. So toll ergänzen konnten und wünsche Ihnen auch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen Resttag. Danke. Herzlichen Dank. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Thank you. flag.